ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Zum 100-jährigen Jubiläum des Hörspiels hören wir 100 Stücke. Und meine Freude ist, das zusammen machen zu dürfen mit dir. Nora Gomringer. Und ich bin Jörg Albrecht. Und wir gehen jetzt ins Museum. Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche. Eine Produktion von Christoph Buggert, Regie Katharina Bieler. Und eben gar nicht 100 Jahre alt, sondern ja, ein paar Jahre nur, 2018, also auch anzusehen als Zeit vor der Pandemie vielleicht. Ne? Ja. Wir müssen ja quasi die Welt schon scheiden zwischen Post und Prä und so weiter. Das Liquid Penguin Ensemble hat diese Produktion als Auftragsarbeit realisiert und die Erstausstrahlung war 2018 auch im Saarländischen Rundfunk. Tja. Wir gehen ins Museum. Wir gehen ins Museum. Der Geräusche. Das fand ich spannend. Das fand ich einen guten Ansatz. Ja. Man versucht eine Biografie nachzuvollziehen, indem man eben, als würde man ein Museum besuchen, nicht so ganz zu den normalen Öffnungszeiten, aber wir gehen da hinein und jeder Raum enthält Geräusche, Erinnerungen dadurch. Und über diese Macht, die Geräusche haben und den tiefen psychischen Eindruck, den sie hinterlassen. Und vor allem die Geräusche des Krieges, die sich einprägen. Also es ist eine Biografie, in der wir eigentlich folgen. Oder ein Mann, der diese Geräusche wieder erlebt hat, die in ihm, wir sagen ja immer, getriggert werden. Genau. Und in dem Fall stimmt das richtig auch, dass also das Geräusch eine ganze Erzählung dann wieder frei legt. Ja. Und auch Zwillinge hat. Das fand ich eine ganz schöne Geschichte. Also dass er im Grunde, es gibt den sogenannten idiotischen Zwillingseffekt, wie das im Stück heißt. Also dass das Geräusch eben eigentlich ein anderes ist, aber trotzdem das frühere triggert. Okay, und dass man das eine hört und an das andere erinnert ist, aber die eben in der Klangperzeption zusammengehören. Ja, das ist gut. Ja. Dieses intensive Beschreiben, das ist was in dem Stück spannend ist. Dass jemand so intensiv Auskunft geben kann über das, was er hört. Nuanciert und klar. Ein Highlight war für mich eigentlich, wie die Geräusche Eigenleben entwickeln. Also das fand ich soundtechnisch im Hörspiel auch nicht ganz überzeugend, aber so philosophisch. Also sie haben ein Eigenleben und es wird an einer Stelle, glaube ich, gesagt, sie versammeln sich an einem Punkt im Jahr, an einem Ort und hören den geschundenen Geschwistern zu. Und dass diese Geräusche irgendwie auch wie so Personen sind, das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber habe mich immer gefragt, wäre das nicht so der Ausgangspunkt gewesen und wo hätte das Stück vielleicht noch landen können, wenn es da einfach weitergegangen wäre. Aber auch wichtig, also es ist ein Stück über den Krieg und über die Erfahrungen, die ein einzelner Mensch, die Erfahrungen wie Wunden, also quasi davon mitgenommen hat und die ihn prägen und sein Leben prägen. Und es fällt auch hier dieser Satz, nie wieder darf das passieren. Ja. Und in eine Zeit wie jetzt gestellt ist das natürlich ein Satz, der uns mit der Vergangenheit verbindet und dem Jetzt und der Zukunft verpflichtet. Und ich fand das noch ganz gut. Also für mich war es ein bisschen rätselhaft, weil ich habe mich dann gefragt, geht das auch für mich, dass es ein Museum ist, das man besucht? Wenn das ganz stark durchkonzeptioniert wäre, dann hätte mich das mehr gereizt. Das Museum im Kopf hat alles gespeichert und das ist der Satz dafür. Denn eigentlich gehen wir wahrscheinlich ja durch ein Gehirn. Ja. Letztlich wird ja auch der Mensch befragt. Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche. Ton ab. Ja. Also los. Gehen wir rein. Ein Nachmittag im Museum der unvergessenen Geräusche.